über die Koalitionsaussage entscheiden. FC Bayern-Präsident Uli Hoeneß verliert offenbar die Rückendeckung des Aufsichtsrates. Einige Vertreter des Gremiums sind angeblich deutlich auf Distanz zu dem mutmaßlichen Steuersünder gegangen, wie unterschiedliche Zeitungen übereinstimmend berichten. Einige Aufsichtsräte des Vereins wollen demnach, dass Hoeneß bis zur Klärung der Vorwürfe alle Ämter ruhen lässt. Nach einer Selbstanzeige wegen Steuerbetrugs ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen Hoeneß. Es ist das dritte getötete Baby in Berlin in nur wenigen Wochen. Ein 8 Monate alter Junge wurde mit Morphium umgebracht. Die Polizei nahm den 23 Jahre alten Freund der Mutter fest, wie die Staatsanwaltschaft heute mitteilte. Demnach hatte das Kind eine tödliche Menge des Gifts in den Mund erhalten. Die Mutter selbst sei zum Tatzeitpunkt nicht in der Wohnung gewesen. Opel schließt nach gut 50 Jahren seinen kompletten Traditionsstandort in Bochum. Mit dem Ende der Autoproduktion werde Ende 2014 auch das Warenlager im Ruhrgebiet geschlossen, sagte ein Konzernsprecher. In dem Verteilzentrum arbeiten rund 420 Mitarbeiter. Das Aus für die Autoproduktion mit rund 3200 Beschäftigten hatte der Opel-Aufsichtsrat bereits vergangene Woche besiegelt. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von VW Link Gengenbach. Wer gut fahren will, fährt direkt zu uns. VW Link Gengenbach. Mit der riesigen Auswahl an jungen Gebrauchten. A5 Richtung Basel zwischen Baden-Baden und Bühl. Ein Unfall. Die linke Spur ist blockiert und es hat auch gekracht. Offenburg statt einwärts. Da kommt es ebenfalls zu Behinderungen. Blitzer haben wir noch in Hausach. Beim Raiffeisenmarkt Hausach, genau. Und in Lahr am Hallenbad. Gegenüber vom Hallenbad steht ein kleiner, aber feiner Blitzer. Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre. Darf ich vorstellen, Charlie? Oh, Mamma mia. Charlie, nur noch 2 Sekunden. Jetzt geht's los. Mona Lisa. Jetzt geht's los. Oh, du Lasagne. Oh, destiny. And though we're worlds apart, you always keep me in your heart, right? Don't cry, baby, don't be sad. Don't be sad. What we have, we just won't forget. Angels calling, gotta go. Oh, moonlight shadow, take me home. I'm sorry, girl, for the pain I caused. I'm sorry, girl, for the faith you've lost. Don't worry, girl, it'll be alright. I'ma wait for you on the other side. Oh, but you know that my love is true. And I keep missing, missing you. Heaven's calling, gotta go. Moonlight shadow, take me home. Moonlight shadow, take me home. That ever she saw him carried away. Disc jockey show with Siding Radio.

is up for Vienna. A lovely city. Relax, don't do it. Ja, das fängt wieder gut an, ha? Volle Kanne hier am Freitagabend bei Hitradio Ohr. Und ich habe auch meinen Freund wieder eingeladen. Hallo, Erl. Freut sich, dass du hier bist. Ein affengeiles Programm. Wir lassen uns doch nicht so eine Riesengelegenheit durch die Lappen gehen. Ja, das meine ich auch. Auf geht's, Erl. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Ein affengeiles Programm. Hi. Showtime. Wem geht ihr? Aber Finger weg, Schuhverkäufer, ja. Jetzt machen wir Metal Moor Spezial. Jojo was a man who thought he was a loner, but he knew it. Metal Moor Spezial mit den Beatles, unter anderem. Jojo left his home in Tucson, Arizona, for Austin, California grass. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place. Get some bottles popping, we get that dripping, that drop down. Now give me two more bottles, cause you know it don't stop. Should've had them apple all night hoping, hitting my head against the wall. Business over bullshit, my company policy. And my team's going green and I ain't talking about pottery. You trying to hit the party, she trying to hit the lottery. And if they watching, girl, I'm grandfather's clocking. Look, I don't pop bottles, I got pop dollars. And after strange clouds, I'ma drop my rock album. Violet a bottle, call me Bobby Bravo. Every play's crucial, yeah, that's my motto. Here we go. Schon wieder ein Spezial, ne? Macklemore, Flo Rida, Kesha, Cat Perry, Pink, Beatles, Queen, Michael Jackson, alles da drin. Und ich sag nochmal Hallo, Nachtschwärmer! Es kommt die Nacht, da Gold erwacht. Wahnsinn auf Sendung. In the afternoon. Oh my God. Radio. Power Station. Hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Turn my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo. That's right. Nur 33 am Freitagabend. Und mit Power ins Wochenende. Immer hier bei Charlie 2000. Bon Jovi, Pitbull, Neo. Ah, richtig abgefahren. Mehr als abgefahren. Yo, abgefahren. Abgefahren. Gibt's eigentlich noch eine Steigerung für abgefahren? Abgefahren. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Flair Klangkarussell Spezial. Hey Schuhverkäufer, Al. Was machst du für ein Gesicht? Was ist dir heute wieder passiert? Ach, toll. Ich habe nur den halben Tag gearbeitet, dann bin ich zum Essen gegangen, habe die Kreditkarte herausgezogen, dann haben die Schere rausgezogen und haben sie zerschnitten. Ja, wieso? Wieso? Weil sie überzogen war. Welcome to the time for a change. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. You're locked on to Power Hits at Hot 40. Hot 40. You are live in the mix. Töne, hä? Leslo on Tonight und aus den 80ern übrigens und aus der heutigen Zeit Kelly Clarkson.

Dann kommt ja der Dienstag, 30.04., Tag vor dem 1. Mai, tanzende Mai sozusagen. Sonnenbrillenparty. Jeder mit Sonnenbrille, der kommt, bekommt 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Einlass immer 22 Uhr. Donnerstags ist auch geöffnet. Da ist Eintritt frei, außer Feiertage, Ferien und Vorfeiertage. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Dann am Freitag, heute in einer Woche, 3. Mai, Abikalypse. Abi-Party des Einstein-Gymnasiums in Kehl. Und Samstag, 4. Mai, die nächste Durstlöscher-Party. Alles klar, danke. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Hey, this is John Mayer. Hey, this is Michelle Branch. Hey, this is Puddle of Mud. Hi, this is Jewel. This is Matchbox 20. Hey, this is your Uncle Cracker. You're checking out an Ultimix exclusive. Seid ihr bereit für den Power ins Wochenende, Nachtschwärmer? Aktive. Where are you? Where are you? Where are you? Ich bin online, live. Do it with me! Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Moving, doing it, you know. Can I count it off? It's the fun! My glass is empty. That sucks. Hit it now! Yeah. James Brown Spezial, eh? Alle, die noch die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Earl, hast du mal Zeit für mich? Komm, schenk mir mal dein Ohr. Wir haben hier eine Familiendiskussion laufen. Was willst du denn? Ja, ich wollte fragen, ob ich heute Abend mit deiner Tochter ausgeben gehen darf. Mit der Blocken Kelly. Hä? Wie sieht's aus? Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Och, Kerl. Spielverderber. Partytime! Es ist Freitag, Zeit für eine Party. Bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon. Ach, vergiss es. Was meint ihr nach dem längst erkannt, hä? Anne Lee aus den 90ern. Gala auch aus den 90ern. Und Kesha. Auf jetzt sind wir bei den 90ern und machen wir ein kleines Spezial. Gnadenlos cool. Gnadenlos hart. Gnadenlos komisch. Ladies and gentlemen, we have now come to the main event of the evening. The ultimate music selection. Afterthon! Yeah! New force is about to hit this city. Gnadenlos geht's weiter. Let the bass kick. Let freedom ring. Rewind it, Dave. Oh, yeah. Red Five into his ass. Yeah. Es ist 20 Uhr, der richtige Nachtschwärmer wird jetzt erst richtig wach. Hä? Wow. Hey. Wo fängt das Grauen an? Zu graulich zu reden. Freitagabend. Wow, ist die nicht toll. Wow, die ist toll. A DJ Exclusive. Remix. Hello. Remix. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. One and a two and a three and a four. Bang. To this On the television, no gunshot and blood, they've enough program. Level vibe, but they know they can't wrong. True. Think about the way that we live today. Think about the way how some people play. Think about the way that we live today. Think about the way, think about the way. Pretty lights, pretty lights, pretty liberty. So come crowd of people at the dance party. Digga, digga, digga, digga, digga. Ja, keiner hat so ein schnelles Mundwerk wie er. Ice MC aus den 90ern. Wieder hier. Ja, ich habe ein bisschen aufgebaut jetzt erst, durch dass seine Kreditkarte zerschnitten worden ist. Ist ein bisschen gedückt, ha? Ja, das passiert nicht alle Tage. Aber ihm schon vielleicht, ja. Earl, komm, wie kann ich dich aufbauen? Ich habe meinem Land gedient. Ich habe Highschool-Football gespielt. 4 Touchdowns in einem Spiel. Und ja, keiner kam auf die Idee, mich von allen Steuern zu befreien. Hoffentlich nicht, Earl. Ja. Das ist unser Earl Bundy. Ich bin das Sexsymbol der 90er. Das wissen wir. Alle mal herhören. Die Sendung eskaliert. Jetzt ist der Bart ab. Was für ein Albtraum. We're going on now. Oh, komm.

Ja, mach schon mal immer freitags von 19 bis 23 Uhr. Ist der liebe Charlie hier bei Hit Radio. Und 98% aller Songs, die ich hier laufen lasse, sind ungewöhnlich. Laufen nicht überall oder fast nirgends. Bitte besuch mich auf Facebook. Charlie 2000 in Buchstaben. Oder die Fanseite Charlie 2000 in Zahlen und Fan. Das ist die Fanseite. Bin auch bei Werk in Wien. Besuch mich da. Charlie und 2000 in Zahlen. Das sind zum Beispiel Bilder vom Studio hier. Auch von früher Filme sind da zu sehen. Von meinen früheren Stationen sozusagen. Okay, die doofe Witzecke. Der Mann zieht sich aus und fragt, was tönt dich mehr an? Mein hübsches Gesicht oder mein sexy Körper? Sie mustert von oben bis unten und sagt, nee, dein Sinn für Humor. Ja, genau. Der Vater zum Sohn, herzlichen Glückwunsch zu deiner Volljährigkeit. Mein Sohn, du kannst jetzt bis zur Hochzeit tun und lassen, was du willst. Ja. Genau. Ja, die erste Runde doofe Witze. Dann bin ich ein bisschen brav. Genau. Das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich. Nachtschwärmer Spezial. Servus. Opa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Op an Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op, op. Op an Gangnam Style. Op, op, op, op, op. Op, op, op, op. Op, op, op, op. Op an Gangnam Style. Op, op, op, op, op. Op, op, op, op. Op, op, op, op. Op an Star. Caught up in the love of the world, looking for you. I'm known for taking what I think I deserve, and you're overdue. And if you listen, you can hear me through the radio, in that bright white noise. What I've been missing in my life, what I've been dreaming of. You'll be that girl, you'll be that girl. Yeah. 20.41 Uhr am Freitagabend. Mit Power ins Wochenende. Erl, du bist irgendwie so gut drauf, obwohl du noch nichts getrunken hast. Das wundert mich sehr. Was ist der Grund? Also, wie ich vorhin schon sagte, ich habe euch was Tolles mitzuteilen. Was denn? Ab morgen werde ich nicht nur Schuhe verkaufen, ich werde auch Damenhandtaschen verkaufen. Hey, super. Dieser Grundschulabschluss macht sich jetzt langsam bezahlt. Oh nein, Erl, nicht singen. Vor euch steht der Schuhverkäufer des Monats. Bitte lass das Singen sein. Bitte jetzt nicht. Old McBundy. Oh nein. B-U-N-D-Y. Und dieses Haus ist ohne Frau. B-U-N-D-Y. Keine Frau war da, keine Kinder dort. Der Nutte kommt jeden Freitag nach. Mit großen Titten und hat eine Pizza und ein Bier dabei. Old McBundy hat eine Frau. B-O-N-D-Y. Ach, Erl, aber jetzt reicht's hier. Es wird noch schlimmer in dieser Sendung. Jeden Freitagabend. Nur bei Radio Ohr. Das gibt's nicht. Doch, das gibt's. So we ain't gon' stop the celebration, and tonight we rock. Woke up in the morning feeling like a brand new man. The sun still shines, so the world ain't end. So the kids still playing in the world that's been. So I'm gon' thank God for making my friends. Second chance to make the world alright. So tonight we gon' go all night. It's a party, right? Let's celebrate your life. Better yet, we celebrate all night. Cause the Lions had the world shaking. But the world ain't end when they said it would. But it's every year and we made it to a brand new day that we're making. Come on. Und ihr wisst doch, was das bedeutet, oder? Da kannst du aber sicher sein. Vielleicht musst du ein bisschen Werbung machen. Wir haben da was für Sie. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex-Club in Aachen. Urban Mashup Sound. Elektropop. House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Allgemeine Information an unsere Reisenden an Gleis 1. Der Hitradio Ohr Partyzug ist ausverkauft. Bitte bewahren Sie Ruhe. Wir hängen noch einen Waggon dran. Aber nur, wenn sich bis Ende April genügend Reisewillige vormerken lassen. Das wird das absolute Partyerlebnis. Am 25. Oktober startet der nächste Hitradio Ohr Partyzug nach Oberhof. Darum jetzt schnell noch Plätze reservieren. Der Hitradio Ohr Partyzug vom 25. bis zum 27. Oktober. So, Feierabend immer. Eine Quelle gelegen inmitten des Naturparks Schwarzwald. Ein Stollen vor über 400 Jahren von Hand in den Fels geschlagen. Ein Wasser so klar und rein, dass schon pur ein quellfrischer Genuss ist. Und ein Bier, das mit eben diesem Wasser gebraut wird. Ketterer, das einzige Bier gebraut mit Hornberger Lebensquell. Endlich Frühling. Das brauchen wir nicht mehr, oder? Nö, und die kann ich auch nicht mehr sehen. Du hast das Zeug zum Reichwerden, denn bei eBay bringt der Frühjahrsputz bares Geld. Dieses Wochenende als privater Verkäufer bis zu 100 Auktionen kostenlos einstellen. Nur bei eBay. Schöne und gesunde Zähne sind für mich wichtig. Und endlich habe ich den richtigen Zahnarzt gefunden. Dr. Oberle. Modernste Technik, ein freundliches Team und beste fachliche Kompetenz. Dass er mich auch von meinen Nackenschmerzen befreit hat, bestätigt mich, die richtige Wahl getroffen zu haben. Dr. Oberle in Oppenau. Zahnarztoberle.de. Hitradio Ohr präsentiert. Die World Class Mountainbike Marathon Challenge feiert am 12. Mai ihr 10. Jubiläum. Neu im Programm, die Fitness Challenge ohne Wettkampfwertung. Das größte Sportevent der Ortenau wartet auf dich. Genieße 32 Kilometer puren Spaß. Erlebe den Applaus der Zuschauer am Streckenrand und die einzigartige Zieldurchfahrt in der Offenburger City. Ganz ohne Zeitdruck. Bei der Fitness Challenge bist du garantiert der Gewinner. Anmeldung jetzt auf www.womc.de. Die Fitness Challenge wird präsentiert von Race Extract. Bikes und Sports Fashion made in Offenburg. Für einfach mehr Wow und immer gut aussehen, egal wann und wo. Dank Permanent Make-up bei Timeless Beauty in Offenburg. Jetzt auch mit Sugaring, die süße Art der Haarentfernung. Timeless Beauty Offenburg. Natürlich schön stilvoll. www.my-timeless-beauty.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, lass mal, heute ist wieder Action angesagt im Codex. Immer donnerstags, freitags, samstags ab 22 Uhr geöffnet. Also, heute ist die erste Mini-Rock-Party. Alle Mini-Rock bekommen 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Dann morgen, Samstag, Massengeburtstag. Alle Geburtstagskinder des Monats April erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr gilt diese Aktion. U18 bekommen nur 15 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. Da, da, da, da, hey! Codex Club in Aachen. Dann kommt der Dienstag, Tanz in den Mai. Tanz in den Mai, Dienstag, 30. April. Sonnenbrille im Club, leider geil, heißt die Überschrift. Jeder mit Sonnenbrille bekommt 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Dienstag, 30. April, Tag vor Feiertag. Dann kommt der Donnerstag, da ist der Eintritt frei, außer vor Feiertagen und an Feiertagen Ferien. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche Vorschau, Freitag, 3. Mai. Die Abikalypse des Einstein-Gymnasiums aus Kehl. Und Samstag, 4. Mai. It's time for Underground Techno. Durstlöscher Spezial. Samstag, 4. Mai, Durstlöscher. Guckt auf die Internetseite bei Codex, da seht ihr auch die DJs, die da auflegen. Super, ihr wisst Bescheid. Codex Club in Aachen.

jetzt war ich fett, oh yeah. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Doch kein Plan, wohin, doch bis jetzt war ich fett, oh yeah. Ach, oh yeah, yippee-yeah. Sollte alles klappen, bin ich bald Milliardär. Haha, war ein Witz, ich mein Millionär. Und was ich damit meine, meine Taschen sind leer. Ist okay, man, ich brauch kein Cash. Brauch keine Villa am Meer und auch kein Benz. Brauch keine eigene Band, brauch keine Brand. Alles, was ich von euch will, ist ein oh yeah. Und du sagst, die Beats sind tight. Also steckst du in die Pipe und ziehst hier rein. Nimm dir 2 Minuten Zeit, atme kurz tief ein. Und du merkst, du wirst high, bist mehr von dem Scheißer. So lehn dich zurück, mach das Fenster auf, Tape rein, aufdrehen, Gänse, haut. Ja, denn ich hab, was ein Gangster braucht. Schreiben andere Rapper Texte, hab ich längst gebaut. Yeah, I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich lehn mich zurück, schreib einen Text. Noch kein Plan, wohin, doch bis jetzt war es fett, oh yeah. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Meine Zeit ist jetzt, yeah. But it's came from downtown. Hit Radio Ohr. Back to the hometown, Surf City. All systems go. So, click. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. We're receiving a transmission on Priority Channel 3. Something I can't get. Broken hearts lie all around me and I don't see an easy way to get out of this. Her diary sits by the bedside table. The curtains are closed. The cat's in her cradle. Who would have thought that a boy like me could come to this? Oh. Damen und Herren, in dieser Sendung werden die Naturgesetze außer Kraft gesetzt. Du bist durchgeknallt! Okay, man, are you ready to go? I'm ready to go. Now, come on, now crank this motherfucker up. Das kennen nur die etwas Älteren. Led Zeppelin. Oh, merci Sinatra. Und ich sage Hallo Nachtschwärmer. 21 Uhr 8. Noch gar nicht, keine Zeit für den echten Nachtschwärmer. Peggy Bundy, wo ist dein Mann? Wahrscheinlich wieder Bier holen, ne? Wo ist mein Freund und Damenschuhverkäufer Al Bundy? Wenn ihr jetzt ganz aufmerksam lauscht, hört ihr tatsächlich die Schritte des Versagens. Ja. Die Versicherungsgesellschaft hat erfahren, dass er Schuhverkäufer ist. Und sie haben ihn abgelehnt wegen des hohen Selbstmordrisikos. Das ist sein Freund, genau. Ein Verlierer, ein geborener Verlierer. Ja, Peggy. Es kommt die Nacht. Gargoyle selber. Wahnsinn auf Sendung. In the afternoon. Oh my God. Radio. Power Station. Das ist auch eine kleine Spezialität. Boston und Black Eyed Peas. To start my day and lost myself in a familiar song. I close my eyes, I slip the way. I close my eyes, I close my eyes. Yeah, more than a feeling. I close my eyes. I'm

my larger. You done nails, done makeup, girl, well, yes, and you're looking fine. Girl, from you know you wash up, and your body up, girl, go and bust the place and unwind. Pop champagne with your girlfriend, you know, Nugo, girl, let loose and unwind. Ladies, hands up, make a toast to the losers, call you a winner, can't stop your shine. Now I'm a time for the haters. Ja, Al, aber ich muss dich jetzt disziplinieren. Du kannst nicht einfach hier in die Regler reingreifen, das geht nicht. Ich muss dich rauswerfen. Erkenne ich da ein kleines grünäugiges Monster, das sich in deine Stimme geschlichen hat? Ja, also nicht grün, sondern ein rotes Monster. Das geht nicht eher, das kannst du wirklich sagen, ne? Okay. Wieder, alles klar. Und ich bin der 4-Touchdown-Highschool-Football-Star Al Bundy. Ja, wissen wir ja. Gegen einen Baum. Der Polizist, der den Unfall aufnimmt, fragt den Busfahrer, ja, wie konnte denn das passieren? Der Busfahrer, keine Ahnung. Als ich gekracht habe, war ich hinten beim Kassieren. Was ist der Unterschied zwischen einer Frau und einem Tumor? Der Tumor kann auch gutartig sein. Das ist wieder hart, ja? Ja. Ja, der kann auch gutartig sein. Ja, danke. Dankeschön, so gut war wieder nicht, das reicht. Klingt ein wenig unzüchtig. Naja. Die meisten lachen und sind gut drauf, da! Das reicht! Das ist dicker Spaß! Es ist einfach nur peinlich. Ach, kommt schon. Schweine im Weltall! haben wir es rausgehört, Funky Town. Hey Freunde, hier scheint ja eine heiße Party abzugehen. Ja, lasst uns mitfeiern. Radio Ohr. Sie alle, die Sie einen Lautsprecher haben werden, Sie werden hoffentlich dabei sein. Probier's mal, wegen Anything you want, you got it. Song Genesis. Hit limit with another hit. Playback music. Audio QHD. Turn it on and rip the knob off. You're listening to the radio. Are open. I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna. Christina Aguilera. Oye, mamita. Come on. Dale, que la cosa está rica.

da, da, da, da, da, da, da, da, hey! Ja, dann kommt der Dienstag. Der kommende Dienstag. Dienstag. Weil Mittwoch Feiertag ist. Codex Club in Aachen. Ist da Sonderöffnungstag. Tanz in den Mai heißt über, hat es früher geheißen, aber heute war schon ähnlich. Und zwar, im Codex heißt Sonnenbrille im Club leider geil. Jeder mit Sonnenbrille bekommt 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Kommenden Dienstag, genau. Dann Donnerstag, wie gehabt, Eintritt frei. Geizig geil. Freitag, 3. Mai. Abikalypse. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Ja, Freitag, 3. Mai, Abikalypse vom Einstein-Gymnasium in Kehl. Gibt wieder extra Getränkeaktionen und so weiter. Samstag, 4. Mai, Vormerken. Durstlöscher. Durstlöscher. Durstlöscher-Party. Jede Menge DJs. Einlass ab 18. Da ist wieder Shuttlebus unterwegs und so weiter. Schaut auf die Internetseite bitte. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow! Connection complete. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub ich bin. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. This is love, this is love, this is love. auf. Exactly what to do to me. What to do to me. I wanna drive you crazy, baby. Please just let me. Please just let me. Cause you're so damn sexy. You're so sexy. I'm okay with it, baby. Es ist so ruhig hier. Ich muss mich mal um Bandis kümmern, noch schwärmer. Es ist irgendwie schön, hier mit dir so zu sitzen. Wie viele Biere hast du schon gezischt, Al? 10. Oh, Al. Also stehen wir noch ungefähr eine 6er-Packung vorm Beischlaf, ja? Wenigstens. Der Kerl ist unmöglich, ja? Okay, Schatz, jetzt tu deine Pflicht. Och, Pick, wir hatten doch erst letzte Woche Sex. Komm jetzt. Hi.

Ein wunderschönes nacktes Mädchen, sagt der Seelenklempner. Rutschen Sie mal beiseite, das will ich auch sehen. Wir befinden uns im Kinzigtal, im Hort der Natur. Ein Bauer, in den 60ern muss man dazu sagen. Ein Bauer hat eine neue Melkmaschine geliefert bekommen, das war damals der Hit. Seine Frau ist nicht zu Hause und er probiert es an sich aus, weil da noch nicht alles fertig war. Er stülpt also den Absaugstutzen über sein bestes Stück und drückt den Startknopf. Es dauert nicht lange und schon hat er genug. Leider kann er den Stutzen nicht wieder entfernen, weil die Maschine immer noch weiterläuft. In der Bedienungsanleitung steht auch nichts. Er ruft in aller Not die Herstellerfirma an, erklärt die Sachlage. Die Maschine funktioniert prima, aber ich weiß nicht, wie ich den Stutzen vom Euter bekomme, sagt er halt mal so. Machen Sie sich keine Sorgen, sagt der Kundendienstmann. Der löst sich automatisch nach 3 Litern. Ja. Hat er noch ein bisschen Zeit, ha? Ja! One, two, three, and... Dankeschön, das reicht jetzt hier. Ruhe! Danke, habe ich schon mal gesagt. Ihr fliegt alle raus hier. Ja. Mama told me when I was young, we're all on superstars. Spezial bei Hitradio. Auf unserer Frequenz, da brennt's, my friends. Oh, baby. Oh, sexy girlfriend.

Abikalypse. Abiturkalypse. Abiparty des Einstein-Gymnasiums Kehl. Und dann kommt Samstag, der 4. Mai. Durstlöscher. Mehr Infos unter codex-club.de. Genau, schaut auf die Seite, dann wisst ihr Bescheid. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Ob damals oder heute, Charlie hat's einfach drauf. Das ist Charlie's Freihaus. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Entzückend. Still Snoop Dogg and D.I. D.I. Guess who's back? Still. Still doing that shit, Andre. Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day. AK. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How? My last album was The Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about it. You ain't up on pay. Dr. Dre is the name. I'm ahead of my gang. Still puffin' my leaf, still with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn out the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give still, you the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them gangsters all across the world. Still, hitting them corners in them lolos, girl. Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. It ain't nothing but mohawk shit. Another classic CD for y'all to vibe with. Whether you're cooling on the corner with your flop, lay back in the shack, play this track. I'm representing for the gangsters all across the world. Still hitting them corners in them lolos, girl. I'll break your neck, damn near put your face in your lap. Try to be the king, but the ace is back. So you ain't up on things. Dr. Dre be the name, still running the game. Still got it wrapped like a mummy. Still ain't tripping, love to see young blacks get money, spend time out the hood, take their money. So nachdem wir meine letzten Minuten sind angebrochen, alle ein schönes Wochenende, vor allem einen schönen 1. Mai. L, du warst heute eine einzige Enttäuschung für mich, das muss man schon sagen. Ja. Wir müssen alle mit unseren Enttäuschungen leben. Ich muss sogar mit meiner schlafen. This is the Superstation. Best music. Virginia is never sound. The journey starts here. Hit Radio Ohr. Radio Ohr. One more time. Superstation. Got money, I'll do anything for you. Got money, just tell me what you want me to. Got money, nail me up against the wall. Wants it all. No, you can't take it. No, you can't take it. No, you can't take that away from me. Head like a hole, black as the soul. I'd rather die than give you control. Head like a hole, black as the soul. is the DJ with more bullshit than Emmerdale Farm. Junge, da kann man ja Angst kriegen. Ja, und wie, wenn man mit ansehen muss, wie jemand so total durchknallt. Wie großmütig und öde. Total beknackt. Das war's mit Charlie 2000. Besucht mich bitte auf Facebook. Ihr gebt in die Suchzeile ein Charlie 2000 in Buchstaben. Bei Wer kennt wen bin ich auch. Da gebt ihr ein Charlie und 2000 in Zahlen, bitte. Music played here tonight. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, op, op, op, op. Open Gangnam Style. Op. Die Show ist damit zu Ende. Hoffentlich war's cool und erfrischend. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Die Grünen haben bei ihrem Programmparteitag in Berlin betont, dass sie sich eine Koalition mit der SPD wünschen. Die rund 800 Delegierten lehnten einen Antrag ab, der sich gegen einen rot-grünen Wahlkampf mit gemeinsamen Auftritten aussprach. Kein Grüner werde sich die SPD schönreden, so Grünen-Parteichef Özdemir. Es sei dennoch wichtig, die Koalitionsaussage deutlich ins Programm zu schreiben. In Hameln sind mehr als 400 Menschen zu einer Gedenkfeier für den getöteten Landrat Rüdiger Butte zusammengekommen. Der Politiker war am Vormittag von einem 74-Jährigen in seinem Büro erschossen worden. Angesichts der Grausamkeit und angesichts des Todes sind wir sprachlos, sagte Pastorin Friederike Grote bei dem Gottesdienst in der evangelisch-lutherischen Münsterkirche St. Bonifatius in der Hamelner Altstadt. Auch der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil und die Hamelner Oberbürgermeisterin Susanne Lippmann nahmen an der Trauerfeier teil. Vor dem Hamelner Kreishaus legten zahlreiche Bürger außerdem Blumen für den verstorbenen Landrat nieder. Grund für den Mord könnten laut der Polizei verwaltungsrechtliche Streitigkeiten gewesen sein. Bertil Stark, Nachrichtenredaktion. Nach dem Einsturz eines maroden Fabrikgebäudes in Bangladesch hat der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung Löning die Textilbranche zum Handeln aufgefordert. Akteure aus der Bekleidungsindustrie sollten verbindliche Standards setzen, sagte Löning der Zeit.